Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt. 14. Jena, den 21. August 1795. Hier, liebster Freund, wieder einige neue Stücke zum Almanach, welche den übrigen in der hier bemerkten Ordnung anzuschließen bitte. Der nächste Posttag, hoffe ich, soll Ihnen die Epigramme, die eben kopiert werden, nebst den noch restierenden Gedichten bringen. Ich habe seit meinem letzten Briefe an Sie einige fruchtbare Stimmungen erlebt, davon die beiliegenden Gedichte die Früchte sind. Zu diesen kommt noch ein anderes größeres, welches aber noch nicht ganz fertig ist und die letzte Lieferung beschließen wird. Natur und Schule lassen Sie aber noch aus der Reihe so lange weg, bis ich Ihnen noch einmal geschrieben. Vielleicht, dass ich dieses Stück in die Horen setze. Sie wundern sich vielleicht darüber, dass ich noch so viel für den Almanach tue und nicht eher mich der Horen annehme. Aber ob ich gleich nicht willens bin, den Almanach dem jetzigen Verleger zu lassen, so halte ich diese Entreprise doch für solid genug, um einen Versuch zu machen, sie im Gang zu bringen. Mit den Horen gebe ich zuweilen die Hoffnung auf. Die Epigramme, meine eignen und Herders Beiträge, geben dem Almanach ein entscheidendes Übergewicht, wie ich hoffen kann, über seine Mitbewerber. Ihr letzter Brief mit den hohen Nachrichten hat mich sehr belustigt. Das ist indes nicht zu leugnen, dass Sie und ich verdient haben, in unserer Erwartung getäuscht zu werden, weil unsere Erwartung nicht auf eine gehörige Würdigung des Publikums gegründet war. Ich glaube, dass wir unrecht getan, solche Materien und in solcher Form in den Horen abzuhandeln, und sollten sie fortdauern, so werde ich vor diesem Fehler mich hüten. Die Urteile sind zu allgemein und zu sehr übereinstimmend, als dass wir sie zugleich verachten und ignorieren könnten. Meyers Reisen nach Italien ist nun bestimmt und wird in wenigen Wochen vor sich gehen. Ich erwarte ihn jeden Tag mit Goethe, weil er Abschied nehmen will. Goethe gibt für die Horen dieses Jahr noch erstens einige Blätter zu der letzten Geschichte in den Unterhaltungen, wo Ferdinand in späteren Jahren erscheint, zweitens Apollos Geburt nach Homer, drittens Drama und Roman verglichen, viertens ein Märchen, fünftens den Eingang zum Cellini und sechstens, wie er schreibt, sehr bedingungsweise, etwas aus dem Faust. Herders homeridischen Aufsatz habe ich noch immer nicht und weiß in diesem Augenblick noch nicht, wo ich den dritten Bogen zum neunten Stücke hernehmen werde, von dem ich schon die zwei ersten zum Druck abgeschickt habe. So arm sieht es bei uns aus. Ich habe zwar dieser Tage etliche Aufsätze von fremden Autoren erhalten, aber die ich schlechterdings nicht brauchen kann. Im äußersten Falle kann ich freilich von mir einen Aufsatz geben, welches mir aber doch jetzt eine unangenehme Diversion machen würde, da ich im besten poetischen Feuer bin. Ihre Briefe, lieber Freund, sind mir ein rechter Trost, und ob ich gleich von dem liebevollen Begriffe, den Sie sich von mir bilden, den Anteil abziehen muß, den Ihre Freundschaft daran hat, so dienten Sie mir doch zu einer fröhlichen Ermunterung, deren ich weit öfter bedarf, als entraten kann. Der Wunsch und die Hoffnung, es Ihnen recht zu machen, hat mich auch bei diesen poetischen Arbeiten belebt und gestärkt und wird es auch künftig tun. Übrigens kenne ich nun bald meine Stärke sowohl als meine Schranken im poetischen Felde. Diese letzteren werden mir wohl das Dramatische verbieten, aber auf das Epische werde ich dafür ernstlicher losgehen, nicht auf die große Epopöe, versteht sich, doch darüber und über dies ganze Kapitel mündlich. Ich freue mich, dass nun doch eine volle Hälfte ihrer Abwesenheit vorbei ist. Unterdessen werde ich in der poetischen Welt noch einige Wanderungen machen und sie führen mich dann mit freundschaftlicher Hand in die Wirklichkeit zurück. Goethe versichert mir, dass die Beschwerden, die ich ihm über das 6. Buch des Meisters machte, in dem 8. beantwortet und hinweggeräumt seien. Ich hatte ihn merken lassen, was ich gewünscht hätte, das vorzüglich berührt worden wäre und was nach meiner Meinung noch mehr in dem Gegenstande läge, als er angedeutet hätte. Bei dieser Gelegenheit habe ich aufs Neue erfahren, dass man ihm sehr viel Wahrheit sagen kann. Leben Sie wohl, lieber Freund, ich freue mich auf Ihre Briefe, die jetzt fast mein einziger Berührungspunkt mit der Außenwelt sind. Herzliche Grüße an Sie beide von uns allen, Ihr SCH. Nachsatz. Eben erhalte ich Nachricht von Goethe, dass ich morgen Herders Aufsatz erhalte und dass er vortrefflich geraten sei. Goethe schickt mir eben auch den Schluss der Erzählung und Unterhaltung, die aber nur einen halben Bogen gedruckt ausmacht. Das Märchen ist schon darin angekündigt. Natur und Schule lassen sie noch aus der Sammlung heraus, aber den spielenden Knaben und die Ilias mögen sie irgendwo unterstecken, wo noch Platz ist. Oder wo sie etwas herauswünschen und eine Lücke auszufüllen ist.